Die Pariser Internationale Konferenz für Frieden und Wiedervereinigung Koreas fand am 24. Juni in Frankreich statt. Daran nahmen teil die Delegierten des Internationalen Verbindungskomitees für Wiedervereinigung und Frieden Koreas und der Freundschafts- und Solidaritätsorganisationen aus verschiedenen Ländern wie aus Dänemark, Luxemburg, Bulgarien, Polen, Belgien, der Schweiz, Finnland, Großbritannien, Irland und Haiti, die Persönlichkeiten verschiedener Kreise in Frankreich, der Generalvertreter der DVRK in Frankreich und die Delegation des Koreanischen Komitees für kulturelle Verbindungen mit dem Ausland. Auf der Konferenz gab es ein Hauptreferat des Chefsekretärs des Internationalen Verbindungskomitees für Wiedervereinigung und Frieden Koreas und die Reden und wurde dann die endgültige Erklärung angenommen. In der Erklärung wurde es hervorgehoben, dass die Organisationen für Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk für den Abzug der ausländischen Truppen aus der koreanischen Halbinsel, für die Zurücknahme der Sanktionen der USA gegen die DVRK und gegen die falsche Propaganda der westlichen Medien kämpfen sollen. Ausgehend vom gemeinsamen Ziel für Frieden und Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel sollen sie eng zusammenarbeiten und die Erfolge und Erfahrungen dabei verallgemeinern. Auf der Konferenz wurde ein Brief an Marschall Kim Jong-un angenommen. Nach dieser Konferenz gab es auf dem Sorbonne-Platz in Paris eine Demonstration zur Unterstützung des Friedens und der Wiedervereinigung Koreas. Am 23. Juni fand in der Uni Sorbonne ein Seminar der renommierten Wissenschaftler Frankreichs über die Frage der koreanischen Halbinsel statt.